Ökonomische Integrationsprobleme. Integration ist ein unscharfer Begriff und nur insoweit einer empirischen Analyse zugänglich, als er sich auf messbare und nachprüfbare Faktoren bezieht. Zitat: Integration wird anhand von Negativmerkmalen definiert. Mängel in Sprache, Bildung, Arbeitsmarkt und fehlende Akzeptanz der Grundregeln unseres Zusammenlebens. Zitat Ende. Ökonomische Integration lässt sich beurteilen anhand der Beteiligung am Erwerbsleben, der Stellung im Beruf und dem Grad der Abhängigkeit von sozialer Unterstützung. Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg sind dagegen Aspekte der kulturellen Integration. Wie schon erwähnt, ergibt sich aus dem Mikrozensus 2007, dass rund 4 Millionen Menschen in Deutschland einen muslimischen Migrationshintergrund haben. Von den 4,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, bei denen der Mikrozensus keine Herkunftsangabe aufweist, dürfte ein Teil ebenfalls einen muslimischen Migrationshintergrund haben. Für die muslimischen Migranten in Deutschland lässt sich eine unterdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung feststellen. Nur 33,9% von ihnen beziehen ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus Berufs- und Erwerbstätigkeit. Bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund sind es 43%. Der Unterschied wäre noch dramatischer, wenn die Daten erlauben würden, eine Altersbereinigung vorzunehmen. Unter der deutschen Bevölkerung ist nämlich der Anteil der Menschen im Rentenalter viel höher. Relativ zur Erwerbsbevölkerung leben bei den muslimischen Migranten 4-mal so viele Menschen von Arbeitslosengeld und Hartz IV wie bei der deutschen Bevölkerung. Bei den muslimischen Migranten entfallen auf 100 Menschen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus Erwerbstätigkeit bestreiten, 43,6 Menschen, die überwiegend von Arbeitslosengeld und Hartz IV leben. Bei der deutschen Bevölkerung sind es 10,4. Bei den Menschen mit Migrationshintergrund ohne Herkunftsangabe liegt die Erwerbsquote bei 31,9%, die Transferrelation bei 22,2%. Überdies ist bei ihnen die Zahl der Kinder unter 15 Jahren besonders groß. Auch von dieser Gruppe ist ein unbestimmter Teil den muslimischen Migranten zuzurechnen. Ganz anders stellt sich die Lage bei den Migranten aus den EU-Staaten dar. Deren Erwerbsquote ist mit 44,2% sogar noch etwas höher als die der einheimischen Deutschen. Und die Transferrelation liegt nur bei 14,2% und damit kaum höher als bei den Deutschen. Es ist also nicht der Migrationsstatus als solcher, der die ökonomischen Integrationsprobleme verursacht. Häufig wird darauf verwiesen, dass besonders viele muslimische Migranten selbstständig tätig seien. So gibt es in Deutschland rund 80.000 Selbstständige mit türkischem Migrationshintergrund, davon 40.000 im Lebensmitteleinzelhandel. Allerdings liegt auch die Selbstständigenquote der muslimischen Migranten weit unter der deutschen Bevölkerung und anderer Migrantengruppen. 2007 waren 10,4% der Erwerbspersonen ohne Migrationshintergrund selbstständig tätig. Bei den Migranten aus den EU-Staaten waren es 12,4%, bei den Migranten aus Südostasien sogar 13,9%. Bei den muslimischen Migranten dagegen nur 6,8% und bei den Türken unter ihnen 6,6%. Am niedrigsten war die Selbstständigenquote mit 4,5% bei den Migranten ohne Herkunftsangabe. Besorgniserregend ist, dass die in der mangelhaften Beteiligung am Arbeitsmarkt und der hohen Transferabhängigkeit zum Ausdruck kommenden Probleme der muslimischen Migranten auch bei der zweiten und dritten Generation auftreten, sich also quasi vererben, wie der Vergleich der Bildungsabschlüsse der 26- bis 35-Jährigen zeigt. In dieser Altersgruppe haben deutsche Spätaussiedler ein Qualifikationsprofil, das dem der Deutschen ohne Migrationshintergrund nahezu entspricht. 12% der Deutschen ohne Migrationshintergrund und 14% der Spätaussiedler haben keinen beruflichen Abschluss. 20% bzw. 17% haben einen Hochschulabschluss. Dagegen haben türkische Staatsangehörige in dieser Altersgruppe zu 54% keinen Abschluss und nur 2% einen Hochschulabschluss. Auch bei den gleichaltrigen Deutschen türkischer Herkunft ist die Situation schlecht. 33% haben keinen Berufsabschluss und nur 10% einen Hochschulabschluss. Damit liegen sie noch hinter den sonstigen Ausländern.